Überall in der TVRK sind die Bürger sehr begeistert von der Nachricht, dass der Atomexplosionsversuch für die Beurteilung der Stärke des neu entwickelten Kernsprengkopfes erfolgreich stattfand. Zhong Wen-so, Lehrer der Hochschule für Volkswirtschaft, sagte, dass sich mit der Normierung und Standardisierung des Kernsprengkopfes die Republik unbestreitbar die Technik für die Produktion und Nutzung verschiedener Spaltmaterialien erworben habe und nun allerlei atomare Sprengköpfe so viel wie nötig herstellen könne. Das bedeutet schon einen erbarmungslosen nuklearen Hagelschlag für die Feinde. Er sei stolz darauf, Bürger der Republik als Atommacht zu sein. Che Guangho, Wissenschaftler des Instituts für Maschinenbaukunde der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, versicherte, dass sich auch die Forscher der Staatlichen Akademie genauso wie die vertrauenswürdigen Atomwissenschaftler und Techniker hingebungsvoll für kontinuierliche Forschungserfolge zur Entwicklung des Landes einsetzen würden. Park Won-sul, Schmelzer des Vereinigten Stahlwerkes Zollema, unterstrich, dass sich die Atomangriffsfähigkeit der TVRK sprunghaft immer weiter entwickle, jedes Mal, wenn die Feinde den Druck auf die Republik verstärken würden. Die USA, Imperium des Bösen, sollten sich hinter die Ohren schreiben, dass damit auch die mögliche nukleare Katastrophe für sie noch grausamer werde.